Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Vor vielen Jahren hatten wir hier eine Sendung über verschiedene Modi der Kapitalakkumulation, namentlich das faschistische Modell, das stalinistische Modell und das westliche Modell, wie sie das 20. Jahrhundert durchzogen haben. Heute geht es um die Gegenwart, auferstanden aus Ruinen, der Kapitalismus. Dazu werden wir zunächst einen Vortrag von Wolfgang Port hören, den er im Juni 2012 gehalten hat. Er meint dazu: Ja, ich weiß, dass ich Sie enttäuschen werde, aber es muss sein. Ich tue es wirklich nicht gern, aber es muss sein. Kapitalismus Forever heißt dieser Vortrag. Danach haben wir noch einen Beitrag von Rainer Trampert über das neue Akkumulationsmodell. Krise und Aufschwung, geopolitische Neuordnung und industrielle Revolution. In Gestalt der Götter haben die Menschen angebetet, wem sie ohnmächtig ausgeliefert waren, neben der Natur, dem Gemeinwesen als dessen Mitglieder. Die Gesetze und Regeln, denen das naturwüchsige Gemeinwesen sie unterwarf, verstanden sie als Befehl von oben. Das war Vernunft, kein Aberglaube. Deshalb, weil der Einzelne fürs Gemeinwesen eine flüchtige Lebensabschnittspartnerschaft ist, umgekehrt aber das Gemeinwesen für den Einzelnen Schicksal. Es war immer schon da, bevor er kam, und es wird bleiben, wenn er wieder geht. Das Machtgefälle zwischen einem Sterblichen und einem Unsterblichen ist nicht überbrückbar. Weder Aufklärung noch Philosophie allgemein, weder Marxismus noch Soziologie haben es geschafft. Es lässt sich nicht wegdiskutieren. Gemeinwesen können vielfältige, untereinander überlagernde Formen annehmen. Familie, Sippe, Stamm, Nation. Im Kapitalismus ist eine weitere Form dazu gekommen, das Geld. Marx hat diesen Gott der Waren das reale Gemeinwesen genannt, denn es verbindet und trennt die Menschen, es ist für sie eine Existenzbedingung geworden. Früher war das die unmittelbare Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Vom eigenen Stamm zur Strafe verstoßen zu werden, bedeutete den sicheren Tod durch Hunger, wilde Tiere oder Feinde. Heute trägt man seine Stammeszugehörigkeit in der Brieftasche. Ohne Geld ist man Penner. Das Geld zu vergöttern ist also keineswegs nur blöde, wie Schmalspurrationalisten glauben, die sich etwas darauf einbilden, herausgekriegt zu haben, dass man es nicht essen kann. Aufessen konnte man seine Stammeszugehörigkeit, die früher die Voraussetzung für einen gefüllten Magen war, nämlich auch nicht. Der Gott, der sich im Geldbeutel versteckt, ist nur besonders tückisch, weil man ihn dort nicht als Gott erkennen kann. Als Folge davon werden die Menschen dümmer, nicht klüger. Bei den Wilden war alles Logik. Der Mais verdorrt, der Regen bleibt aus, nichts zu beißen. Wie kommt das? Der Regengott hält den Regen zurück. Welchen Zweck verfolgt er damit? Er will uns bestrafen. Welchen Grund hat er, uns bestrafen zu wollen? Wir haben ihn nicht genug gehuldigt. Was tun? Etwas, das ihn gnädig stimmt. Was? Ein Regentänzchen, das gefällt ihm sicher. Jedenfalls hoffen wir das und mehr als hoffen und beten können wir nicht. Bei uns dagegen ist alles Konfusion. Wie reagiert man in vergleichbarer Lage? Es wird gebrabbelt. Abschwung, Aufschwung, Binnenkonjunktur, Weltkonjunktur, Staatsverschuldung, Finanzkrise, Schuldenkrise und so weiter. Keiner versteht dieses wirre Gebetsmühlengeklapper und stimmen tut es auch nicht. Aber allmählich tritt wieder Ruhe ein. Die Leute gelangen realistischerweise zu dem Schluss, dass Fatalismus das Gebot der Stunde ist. Und in diesem Augenblick kommen dann auch noch die Marxisten hinterhergedackelt und stoßen mit der Mode von gestern in den übersättigten Markt. Ausgerechnet Marxisten wollen uns flüstern, wie das mit der Wirtschaft läuft. Dabei hatte schon Marx keinen Durchblick, sonst hätte er bei seinen eigenen Aktienspekulationen auch mal Gewinne gemacht und nicht immer nur Verluste. Und was verstehen die eigentlich nicht? Krisen sind im Kapitalismus so unvermeidlich wie der Tod eines alten Menschen. Spielt es denn eine Rolle, ob er mit 85 einem Herzinfarkt, Schlaganfall, einer Grippe oder einem Tumorleiden erliegt? Wenn nicht so, dann eben anders. Gegenmittel gibt es nicht. Wer die Krise abwenden will, soll doch am besten Bittprozessionen organisieren. Bittprozessionen richten wenigstens keinen zusätzlichen Schaden an. Sie helfen vielleicht auch gegen zeitgenössische Versionen der Urangst, entweder werde die Menschheit verbrennen oder ersaufen. Besser beten, als den alten Kühlschrank durch einen neuen mit geringerem Stromverbrauch ersetzen, dessen Herstellung ein Vielfaches der im Betrieb eingesparten Energie verschlungen hat. Beten ist wirklich eine vernünftige Erfindung der Menschen gewesen, weil es dämpft den Aktionismus. Was uns viel blöder macht als die Wilden, sind die vom Geld geweckten Illusionen eigener Allmacht. Vor einem Gott, den man in die Tasche stecken kann, verliert man den Respekt. Geld erscheint kalkulierbar, man kann es verdienen oder sparen. Man kann vor allem viel rechnen, man benutzt das Geld als zweckdienliches Mittel für den Warentausch beim Brötchenkauf. Seine Gottgleichheit sieht man ihm nicht an. Man könnte denken, die Finanzkrisen in jüngster Zeit hätten den Blick für menschliche Ohnmacht geschärft. Eingetreten ist freilich das genaue Gegenteil. Die Konfusion hat zugenommen, seit alle Welt bescheidwisserisch vom Kapitalismus spricht und keiner wirklich weiß, was das ist. Das Wort wird als Sammelbegriff für alles verwendet, was uns nicht gefällt. Wüsste Marx es besser? Fragen wir ihn doch mal, was das Kapital denn nun eigentlich ist. Seine Antworten: ein Produktionsverhältnis, sich selbst verwertender Wert, automatisches Subjekt und so weiter. Geben wir es einfach zu. Keiner versteht das. Aber wenn man es oft genug liest und wenn man auch noch so spricht, dann bildet man sich ein, dass man es verstünde. Wenn uns Vokabeln wie Gigabyte, Megahertz, CPU, Motherboard, Festplatte, Partition und so weiter geläufig geworden sind, dann glauben wir ungefähr zu wissen, wie die Kiste funktioniert. Das tun wir natürlich nicht. Aber immerhin gibt es Leute, die das wissen. Bei Marx ist es viel schlimmer. Jede seiner Antworten auf die Frage, was das Kapital sei, ist nur ein neues Rätsel, und zwar ein Rätsel, das noch keiner gelöst hat. Deshalb ist Rätselraten das Hobby der Marxisten, zu denen übrigens ich auch mich selber zähle. Dieser Sport macht süchtig. Sind Marxisten einfach Spinner? Vielleicht. Aber das ist nicht das Problem. Der anderen Fraktion unter den Ökonomen geht es nämlich auch nicht besser. Eher trifft es die Kollegen von der Fakultät noch härter. Marxismus ist Philosophie und Philosophie ist eine ausgesprochen großzügige und fehlertolerante Disziplin. Moderne Volkswirtschaftslehre hingegen ist Empirie, man muss quantifizieren und rechnen. Beim Rechnen aber werden die Ökonomen immer auf dem falschen Fuß erwischt. Noch nie hat eine Konjunkturprognose gestimmt, trotz gigantischer Empirie, trotz der vielen Lehrstühle, Institute, Gleichungen und Formeln. Noch nie haben die Rezepte der Ökonomen geholfen. Das war schon deshalb unmöglich, weil verschiedene Ökonomen verschiedene Rezepte für denselben Patienten ausgestellt haben. Wie rettet man den Euro? Soll man überhaupt Griechenland Geld geben oder abwickeln? Eurobonds oder keine? Die Empfehlungen der Experten gehen so weit auseinander wie die Ansichten, welches das beste Hausmittel gegen Husten und Erkältung im Winter ist. Wenn ich einem Patienten mal die Medizin gebe und er kippt um, oder wenn ich ihm beste Gesundheit bescheinige und anderen Tags ist der Mause tot, dann bin ich ein miserabler Arzt. Dann sind diese Ereignisse Beweise dafür, dass ich den menschlichen Organismus nicht verstehe. Zumindest muss ich einräumen, dass die Sache viel komplizierter ist als das wenige, was ich über sie zu wissen glaube. Und so ist das beim Kapitalismus. Er ist eine Folge unvorhergesehener Ereignisse. Die Marxisten sehen den Zusammenbruch des Kapitals voraus, es blüht auf. Sie prophezeien Massenelend, die Konsumgesellschaft kommt. Sie erwarten eine Revolution und warten immer noch wie reisend auf einen Bahnhof, wo der letzte Zug längst abgefahren ist. Sie versprechen den Sieg des Sozialismus, der Ostblock kollabiert. Und kündigen die Wirtschaftsweisen, also die andere Fraktion, einen Aufschwung an, sollte man mit einem Konjunktureinbruch rechnen. Für unseren menschlichen Verstand, so muss man schlussfolgern, ist und bleibt das Kapital ein unbegreifliches Wesen. Es verhält sich zu mir, wie ich mich zu meinen Beinen. Die wissen ja auch nicht, wann sie wieder rennen müssen und warum. Sie werden es auch nie rauskriegen, da können sie noch so lange prügeln. Sie reagieren nur auf Reize. Wenn ich viel rumlaufe, werden sie dicker. Wenn ich viel sitze, werden sie dünner. Aber warum sie mal Hochkonjunktur haben und dann wieder flaut, das wissen sie natürlich nicht. Die Gesellschaft und ich, das sind zwei Paar Stiefel. Als Individuum kann ich verstehen, wie andere Individuen ticken und nicht mal das gelingt mir immer. Die Gesellschaft jedoch bleibt für mich ein rätselhaftes Ungeheuer. Aber nicht für die Marxisten. Ihrer Auffassung nach trifft die obige Beschreibung, Gesellschaft ist gleich rätselhaftes Ungeheuer, zwar für die Vergangenheit zu, aber das war vor Marx. Marx nämlich hat uns gelehrt, dass das Rätsel lösbar ist. Die Rätselhaftigkeit, sagt er, kommt daher, dass die Menschen sich den falschen Reim machen auf das, was sie wirklich treiben. Manche Falschdenker brauchen nur einen Lehrer, der klärt sie über die wahren Zusammenhänge auf und verhilft ihnen zur Einsicht. Ein Kapitalschulungskurs ist in solchen Fällen die richtige Medizin. Der harte Kern der Falschdenker aber denkt eigentlich gar nicht falsch. Er vertritt vielmehr die falschen Interessen. Aussichtslos, einen König davon überzeugen zu wollen, dass er im Interesse des Fortschritts seinen Palast räumen soll. Ohne Anwendung unmittelbaren Zwanges wird die Räumung nicht gelingen, also Klassenkampf. Klassenkämpfe bringt die Geschichte unaufhörlich hervor, weil sie unaufhörlicher Fortschritt ist. Und mit jeder Etappe dieses Fortschritts muss die ihn verkörpernde neue Klasse die alten Machthaber abservieren, was immer die Anwendung von Gewalt erfordert, weil keiner freiwillig geht. Nun hat aber in der bisherigen Geschichte durch Klassenkämpfe immer nur der leistungsfähigere Ausbeuter seinen weniger leistungsfähigen Vorgänger und Kollegen abgelöst. Und deshalb ist es keineswegs logisch, sondern komisch, wenn Marx die Leidensgeschichte der Menschheit als Fortschrittsgeschichte deklariert. Marx braucht diese Konstruktion aber, sonst geht seine Gleichung nicht auf. Und diese Gleichung braucht er wiederum, weil er nicht nur revolutionär sein will, sondern vor allem Wissenschaftler. Revolutionäre benötigen weder historischen Materialismus noch Geschichtsphilosophie, sondern den Entschluss, wir haben diese endlose Ausbeutung und Unterdrückung satt. Das soll aufhören. Jetzt wird abgerechnet, Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Als Wissenschaftler aber muss Marx relativieren. Er kann nicht sagen, die ganze bisherige Geschichte war nur Ausbeutung und Unterdrückung und sonst nichts. Täte er es, könnte er wissenschaftlich weder erklären, warum sich das ausgerechnet heute ändern soll, noch warum sich das überhaupt ändern soll. Wenn die Menschen grundlos immer Unterdrückte gewesen sind, dann sind sie eben wissenschaftlich betrachtet von Natur aus so geschaffen. Sich in Ausgebeutete und Ausbeuter, Unterdrückte und Unterdrücker zu gliedern, ist ihr Wesensmerkmal, wie es zu den Ameisen gehört, dass sie Arbeiterinnen und eine Königin besitzen. Also wenn es grundlos bislang mit der Revolution nicht geklappt hat, dann wäre die wissenschaftliche Schlussfolgerung die, der Mensch ist nun mal zum Sklaven oder Sklavenhalter geboren. Das ist seine Naturbestimmung. Um diese Schlussfolgerung zu vermeiden, muss Marx die Geschichte schönreden. Er muss sie als Fortschrittsgeschichte interpretieren. Er hat gar keine andere Wahl. Das ist das Problem bei der Wissenschaft. Sie braucht immer eine gute Kausalkette, also wie das eine mit zwingender Notwendigkeit zum nächsten führt. Revolutionen aber funktionieren anders. Sie brauchen keine Kausalkette, weil der Revolutionär sagen kann, die Kausalität bin ich. Der Grund, dass etwas geschehen soll, ist der, dass ich es will. Ich bin die Ursache. Und mit mir, lieber Marx, hast du ebenso wenig gerechnet, wie du dich mit deinem Proletariat fürchterlich verrechnet hattest. Also lass mal das spekulieren. Es hat dir nicht mal beim Aktienkauf Glück gebracht. Du bist ein toller Analytiker, aber als Prophet bist du eine Null. Möglich, dass die materialistische Verwissenschaftlichung der Revolution durch Marx ein großer Fehler war. Möglich, dass Benjamin recht hatte. Ihm stellte sich die Geschichte als ein einziges Verhängnis dar und der Fortschritt als endlos fortschreitende Katastrophe. Die Revolution wäre das Ende dieser Katastrophe, dessen Ausbleiben wie ein Fluch auf den Menschen gelastet hatte, seit es sie gibt. Sie warten darauf, also auf das Ende der Katastrophe, wie auf den Messias. Dessen Ankunft aber ist ungewiss. Er hätte vor 2000 Jahren erscheinen können und könnte es heute zu jeder Stunde. Natürlich ist das Theologie, aber um Erlösungshoffnung und Heilsversprechen kommt Marx auch nicht herum. Er versteckt sie nur besser, er ummäntelt sie mit einer Theorie, die wasserdicht werden sollte, und deshalb braucht er eine Begründung, warum die Revolution früher nicht möglich war, jetzt aber möglich geworden ist, eine Begründung für die termingebundene Revolution. Und die sah ungefähr so aus. Alle bisherigen Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse hatten ihren Ursprung in der Herrschaft der Natur über die Menschen. Sie waren schon Sklaven, bevor sie versklavt werden konnten. Sklaven ihrer eigenen Natur, ihres Magens zum Beispiel, der sie dazu zwang, unter Mühen der äußeren Natur etwas Essbares abzutrotzen. Herrschaftsverhältnisse sind Produktionsverhältnisse. Sie spiegeln und bestimmen das Verhältnis der Menschen zueinander in ihrem Verhältnis zur Natur. Am besten kann man das illustrieren, wenn man nimmt den Übergang von Sammlern und Jägern zum Ackerbau. Ne? Ackerbau ist eine neue Produktivkraft, also dass die Leute gelernt haben, dass wenn man Bohnen in den Boden steckt, kriegt man mehr Bohnen, als wenn man das unterlässt. Ne? Das probieren die erstmal auf irgendwelchen Waldlichtungen aus, treiben noch nicht richtig Ackerbau, aber die stecken das mal rein, dann kommen sie ein halbes Jahr später wieder und ernten nicht, und solange bleibt das doch einfach. Und das Risiko, dass Ihnen jemand die gesteckten Bohnen klaut, ist wahnsinnig gering wegen der dünnen Bevölkerungsdichte. Also im Amazonasgebiet ist das heute noch so. Das wäre ausgesprochenes Pech, wenn das jemand finden täte. Jetzt aber, wenn das weitergeht mit diesem Ackerbau, dann stellt dieser Ackerbau ganz andere Ansprüche an die Organisation, als es das Jagen und Sammeln getan hatte. Fürs Jagen und Sammeln reicht ein Stamm, ein Stammesverband. Wenn ich Ackerbau betreibe, setze ich damit automatisch das Grundeigentum, was es vorher nicht gab. Früher, die Natur hat keinen gehört. Die sind da rumgestreift und rumgewildert und haben halt geholt, was sie finden konnten. Es gab halt Stammesgebiet, aber es gab keine festen Grenzen. Jetzt, wenn ich meinen Acker bestelle im Frühjahr, dann tue ich das natürlich nur, wenn ich dann im Herbst auch ernten kann. Also muss das Grundeigentum definiert werden. Grundeigentum bedeutet wiederum, dass es verschiedenen Herrschaftsverhältnissen entsprechen kann. Zum Beispiel hier im Abendland kamen dann irgendwann die Ritter. Ne? Die haben sich das Land unter den Nagel gerissen und dafür gesorgt, aber dass der Bauer dort auch ernten konnte. Als Preis dafür musste er einen Teil seiner Ernte abgeben, also Schutzgelderpressung. Der ganze Staat war immer Schutzgelderpresser, nichts anderes. Also Herrschaftsverhältnisse sind Produktionsverhältnisse. Sie spiegeln und bestimmen das Verhältnis der Menschen zueinander in ihrem Verhältnis zur Natur. Die Form dieser Herrschafts- und Produktionsverhältnisse hängt vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte ab. Logisch. Die Dampfschifffahrt macht Galeerensklaven überflüssig, Erntemaschinen ersetzen die Sklavenarbeit der Baumwollpflücker. Die Entwicklung gesteigerter Produktivkräfte findet stets in einem Produktionsverhältnis statt, welches den Vorläufern dieser neuen Produktivkräfte entsprochen hatte. Mit der Zeit wird es für sie zur Fessel. Also die Stammesorganisation, die kommt nicht mehr mit dem Ackerbau. Um die neuen gesteigerten Produktivkräfte zu entfesseln, muss das alte Produktionsverhältnis durch ein neues ersetzt werden. Etwa wie bei einer Schlange, die sich häutet, wenn sie wächst, weil die Haut nicht mitwächst. Die Form, in der das geschieht, ist der Klassenkampf. Er ist der Motor und die Substanz von Geschichte. Mit dem Kapital kommt nun aber eine neue Qualität ins Spiel. Es hat die Produktivkräfte derart gigantisch gesteigert, dass erstmals in der Geschichte Produktionsverhältnisse, die auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, überflüssig sind. Die klassenlose Gesellschaft ist möglich geworden. In einem letzten Klassenkampf wird das Proletariat sie herbeiführen, wobei es aufs Ende gesehen nicht die Interessen einer neuen Klasse, sondern die der Menschheit vertritt. Das klingt nicht schlecht auf den ersten Blick, aber liegen fürs Happy End nicht ein paar Leichen zu viel im Keller? Die Aufstiegsgeschichte vom Bananenfresser zum Sesselfurzer, ist das nicht eine ziemlich triviale Schnulze, die gut hätte verfilmt werden können in der Zeit, als Hollywood sein Geld noch mit erbaulichen Monumentalschicken für die ganze Familie verdiente? Ich erzähle die Geschichte nochmal, ergänzt um Teile, die Marx weggelassen hat. Die Menschen haben über viele Generationen hinweg durch harte Arbeit den Urwald in Ackerland verwandelt und aus wilden Auerochsen friedliche Milchkühe gemacht. Mit nichts als Schaufel, Hacke und Körperkraft haben sie Sümpfe entwässert, Kanäle gegraben, Straßen und Dämme gebaut, Sie haben sich tief in die Erde hinuntergebohrt und von dort unten Kohle und Eisen nach oben geholt. Das alles hat viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, auch manches Bein und manchen Kopf. Aber am Ende werden Selbstaufopferung, harte Arbeit und unermüdlicher Fleiß belohnt mit der Befreiung der Menschheit. Es stimmt also doch, was die Nazis über ihre KZs geschrieben hatten. Arbeit macht frei. Hoch oben im Himmel schauen die Engländer zu, die in ihrem irdischen Leben Sklaven gewesen waren, die ausgepeitscht und erschlagen wurden, wenn sie in Kräfte zusammenbrachen, oder Grubenarbeiter, die nie das Tageslicht erblickten und irgendwann im Schacht erstickten, oder Kinder, die in ihrem kurzen Leben nichts zu essen hatten und daran gestorben sind. Sie freuen sich. Wir haben nicht umsonst gelebt, wir sind nicht umsonst gestorben, unsere Qualen und unser Leid haben sich gelohnt. Denn ihnen verdanken unsere Nachfahren es, dass sie heute ein Verein freier Menschen sind. Dann singen alle zusammen den Schlusschor aus Beethovens 9. Ende, Abspann, Vorhang. Aber verhungerte Kinder können keine Nachfahren haben und die Englein im Himmel gibt es nicht. Die Menschen haben nur ein Leben und wenn ihnen dieses eine Leben von anderen Menschen genommen wird, wenn sie getötet werden, wenn man sie verhungern lässt oder wenn man sie in die Fabrik oder ins Bergwerk sperrt, dann haben sie keins. Die Fortschrittsgeschichte war eine einzige Knochenmühle und ein einziges Verbrechen. Geschichte und Kultur sind Erblasten, die von unzähligen Generationen angehäufte Schuld an monströsen Verbrechen. Angesichts dessen auf den Messias zu hoffen, also auf ein Wunder, ist unrealistisch, aber vernünftig. Stattdessen das Reich der Freiheit zu erwarten, als verdienten Lohn für jahrhundertelange Schinderei und Quälerei, ist weder realistisch noch vernünftig. Wie soll es in einem Verein freier Menschen denn anders zugehen als heute, wenn doch seine Existenz beweist, es gibt keine Gerechtigkeit? Fürs Leben nützen solche Betrachtungen natürlich nichts. Vielleicht wäre es das Beste, die Geschichte der Menschheit einfach zu vergessen, weil aus ihr, wie man sie auch dreht und wendet, nichts Gutes folgt und Menschen darunter leiden müssen, die dafür bestimmt nichts können, weil sie erst heute geboren werden. Ein Schuldenschnitt auch in moralischer Hinsicht. Das Moralisieren besitzt immer eine sadistische Komponente, nicht nur bei den Christen. Genealogen haben herausgefunden, dass jeder Mensch, der leibliche Nachkomme, mindestens eines Mörders ist. Und ein Irrer war auch immer dabei. Wie gut, dass man ihn nicht kennt und nichts Genaues weiß, das würde nur zu Neurosen führen und schlimmstenfalls zu einem Wiederaufflammen der Blutrache. Aus der Geschichte lässt sich alles ableiten, nur kein Verein freier Menschen. Und keiner zeigt das deutlicher als Marx, wenn man sich seine Argumentation genauer anschaut. Er argumentiert, ohne Fortschritt keine Revolution. Ohne Geschichte kein Fortschritt. Alle Geschichte ist Klassenkampf. Kurz, ohne Klassenkampf läuft nichts. Die ganze lange Kette von Klassenkämpfen war nötig, um die Menschheit an die Schwelle zur proletarischen Revolution zu führen. Aber für einen Klassenkampf braucht man immer zwei Parteien, mindestens. Logische Schlussfolgerung, die Falschdenker sind für den Fortschritt genauso wichtig wie die Richtigdenker. Das gilt auch und ganz besonders für die Kapitalisten. Ohne sie keine proletarische Revolution, welche die Menschheit zum Sprung ins Reich der Freiheit befähigen würde. Wogegen sollen die armen Arbeiter denn revoltieren, wenn alle für den Sozialismus sind? Auch Marx war also ein Freund des Wettbewerbs, vorausgesetzt freilich, es gewinnt ihn die richtige Partei. Oder besser, umgekehrt, weil Marx die Geschichte als Fortschrittsgeschichte voraussetzt, muss er sich stets auf die Seite der Sieger schlagen. Wer gewonnen hat, ist eben deshalb schon der Richtige. Ganz einfach deshalb, weil er gewonnen hat. wie die Evolutionstheorie den Sieger automatisch zum Fittesten erklärt. Was die vergangene Geschichte angeht, ist Marx Darwinist. Man könnte auch sagen, ein Marktradikaler. Den Glauben von Adam Smith an die Invisible Hand, Kraft welcher der Kapitalist der Gesellschaft am meisten diene, wenn er rücksichtslos eigene Interessen verfolgt, verspottete Marx. Aber als Lenkerin der Weltgeschichte akzeptiert er sie, denn die hat doch schließlich diesen ganzen Fortschritt irgendwie automatisch hervorgebracht, der vorliegen muss, damit diese proletarische Revolution gelingen kann. Da stand ja keiner drüber. Das war völlig ungelenkt, das war freier Markt. So war der Fitteste. Wo es um die Zukunft geht, wird aber aus dem unverwässerten Darwinisten ein sentimentaler Darwinist. Zunächst sehen wir noch den alten Marx. Der finale Klassenkampf, die proletarische Revolution, ist wieder der herkömmliche Schützengraben, worin die Kämpfer die Fähigkeiten erlernen müssen, die sie als Sieger benötigen werden. Das war schon immer so, nur vom Kampf gestellte Naturen taugen für Führungspositionen und das Fronterlebnis schweißt nun mal zusammen. Das ist im Ersten Weltkrieg nicht anders als im Klassenkampf. Doch an dieser Stelle zaubert Marx auf einmal das Kaninchen aus dem Hut. Das Proletariat, verspricht er, werde ein ganz anderer Sieger sein als alle seine Vorgänger. Sein Sieg werde das Ende aller Klassenkämpfe bringen. Danach werde sich eine klassenlose Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung etablieren. Plötzlich also wird aus dem Darwinismus Eschatologie. Freilich ist der Darwinismus selbst schon eine ebenso brutale wie sentimentale Angelegenheit, denn aufs Ganze gesehen erscheint die Evolution als eine feine, gottgewollte Sache, hat sie doch den Menschen die Krone der Schöpfung hervorgebracht. Bezeichnenderweise hat die katholische Kirche Darwins Werke nie auf den Index gesetzt und er selbst blieb sein Leben lang gläubiger Christ. Warum auch nicht? Natürlich war es Gott, der den Menschen schuf. Er hat es nur ein bisschen anders gemacht, als die Bibel erzählt, nämlich indem er die Evolution installierte. Der Trick beim Survival of the Fittest ist der, dass man die Tautologie nicht merkt. Fitness ist durch nichts als Überleben definiert und Überleben wiederum durch Fitness. Dieser Trick verwandelt die Welt, wie sie nun mal ist, in eine gute Welt. Insofern sich immer die Besseren in ihr durchgesetzt haben. Das muss ja so gewesen sein, sonst wäre doch der Mensch nicht entstanden als höchstes Wesen. Und sonst wäre nicht irgendwann dieser tolle Kapitalismus entstanden mit seinen gigantischen Produktivkräften. Bei Marx ist es die fortschrittliche gegen die rückschrittliche Klasse. Und dieser Prozess soll nun fortgesetzt und vollendet werden durch die proletarische Revolution, von der Marx ja auch sagt, dass sie die Entfesselung der vom Kapital hervorgebrachten, aber gefesselten Produktivkräfte wäre. Und da könnte man dann auch fragen, ja, müssen die nun noch mehr entfesselt werden oder sind sie nicht schon genug? Ob Kampf ums Dasein und natürliche Auslese, ob stattdessen Klassenkampf, das Resultat zeichnet sich immer durch eine gewisse Erhabenheit aus. Mal ist es der Mensch als solcher das Resultat, ne? Mal ist es dessen höchste Vollendung im Verein freier Menschen. Verzichtet man hingegen auf den Glauben an eine sich von Natur aus zu immer höherem und besserem entwickelnde Welt, so sieht man ein ganz anderes Bild. Als Darwinist ohne Heilserwartung im Hinterkopf würde man Marxens Klassenkampflehre grundsätzlich zustimmen, freilich ergänzen, dass beileibe nicht alle Kämpfe Klassenkämpfe sind. Vielmehr zeichnet die Spezies sich generell durch die Verhaltensauffälligkeit aus, Rudel zu bilden und dann rudelweise übereinander herzufallen. Rudelbildung und gemeinsames Jagen kommen zwar im restlichen Tierreich genauso vor wie Revierverteidigung, aber dass ein Wolfsrudel gegen das andere bis zum letzten Mann kämpfen würde und danach das Schlachtfeld von Wolfskadavern übersät wäre, ist noch nie beobachtet worden. Tiere führen weder Klassenkämpfe noch Kriege. Warum diese Extrawurst beim Menschen? Weil die Spezies den Kampf ums Dasein schon gewonnen hat. Sie ist unausrottbar geworden. Keine Fressfeinde mehr, kann in allen Klimazonen existieren und so weiter. Um trotzdem fit zu bleiben, um in ihren Anstrengungen besser zu werden, nicht nachzulassen, muss die Spezies im Interesse ihrer eigenen evolutionären Vervollkommnung ihren Kampf ums Dasein unter sich ausmachen. Deshalb die Gliederung der Menschheit in konkurrierende Rudel, wobei jedes Rudel insofern eine Kopie der Menschheit ist, als die Rudelbildung sich intern fortsetzt, wenn ein Rudel den Kampf ums Dasein gegen andere Rudel gewonnen hat. Das erklärt zum Beispiel den Zerfall aller großen Reiche. So kann man sich die Geschichte also auch zusammenreimen. Und genau das macht Marx, wenn er von der Vergangenheit spricht. Den Kampf ums Dasein zwischen verschiedenen Menschenrudeln, bei Marx der Klassenkampf, hat immer der Fitteste gewonnen. Und deshalb verdanken wir ihm den Fortschritt. Dabei wäre es durchaus möglich, mit Gottes schöner Schöpfung allgemein und besonders mit der Evolution zu hadern. Je mehr Evolution, desto schlimmer. Je mehr Viecher dazukommen, desto wilder das grausame Spiel vom Fressen und Gefressenwerden. Marx entscheidet sich für die andere Version. Durch die Evolution wird es immer besser. Denn je länger die Nahrungskette für den, der oben steht, desto üppiger ist sein Tisch gedeckt. Völlig unklar bleibt nur, wie man mit dieser materialistischen Geschichtsauffassung im Hinterkopf zu der Erwartung kommen soll, demnächst werde die proletarische Weltrevolution uns eine weltweit klassenlose Gesellschaft bescheren. Logisch wäre doch vielmehr, dass alles bis in alle Ewigkeit so weitergeht wie bisher. Marxens historischer Materialismus beweist also nichts anderes als die logische Unmöglichkeit jener finalen Revolution, die wissenschaftlich zu begründen, sein Ziel gewesen ist. Oder Marx beweist, dass eine Revolution durch ihre Verwissenschaftlichung beerdigt wird. So viel geforscht, studiert und gelesen, so viel geschrieben und alles für die Katze. Die Menschen machen ihre Geschichte, aber nicht mit Bewusstsein und Willen, heißt es irgendwo bei Marx. Wessen Wille ist es dann? Der Wille der Geschichte, der Wille der historischen Gesetzmäßigkeit. Damit haben es die Marxisten immer mit der historischen Gesetzmäßigkeit. Und was ist das nun wieder, die historische Gesetzmäßigkeit? Das ist, wenn Akademiker sagen wollen, der liebe Gott hat es so gewollt. Es heißt nichts anderes mit anderen Worten, nicht? Viel Aufwand für geringen Ertrag. Sind Darwinismus und historischer Materialismus nicht etwas anstrengend und mühsam wegen der vielen Bücher, die man lesen muss? Dabei geht es doch viel einfacher. Stellen wir uns die Menschheit als Ganzes betrachtet doch mal vor wie eine gigantische Amöbe. Also die ganze Menschheit als ein Tier, als eine Amöbe, die bei Bedarf relativ schnell benötigte Organe, wie zum Beispiel kleine Beinchen, bilden und bei Nichtbenutzung wieder zurückbilden kann, so ähnlich wie wir von schwerer Handarbeit Spielen kriegen oder Hornhaut auf der Fußsohle, wenn wir oft barfuß unterwegs sind. Die Beinchen, Werkzeuge und Organe dieser Riesenamöbe dieses für uns unbegreiflichen Ungetüms, das sind wir. Wir alle, auch die Terroristen zum Beispiel, je nach Partei und Geschmack werden sie als Helden verehrt und unterstützt oder als Verbrecher gehasst und bekämpft. Man betrachtet sie als Retter oder Verderber der Menschheit. Die Menschheit als Riesenamöbe vorausgesetzt, kommen wir hingegen zu dem Schluss, dass das Monster mit der Hervorbringung des Terrorismus sich selbst etwas Gutes getan haben muss und der Terrorismus also eine nützliche Funktion erfüllt, die wir nur nicht erkennen. Vielleicht ist er sowas wie eine kleine Entzündung, die der Körper braucht, um das Immunsystem zu aktivieren. Oder ist ein Trainingscamp, um andere Organe auf kommende Schlachten vorzubereiten. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Über den Kapitalismus hingegen wissen wir viel mehr. Er ist das Entwicklungsstadium dieser Riesenamöbe, in welchem sie der perfekteste uns bekannte Organismus wurde. Vom Nordpol bis zum Südpol beherrscht sie die Welt und sogar auf dem Mond ist sie schon gelandet. Bis dorthin haben es nicht mal Algen und Einzeller geschafft, die einzigen Organismen, die auf der Erde so weit verbreitet sind wie die Menschen. Zu dieser Geschichte gehört auch der Sozialismus. Er ist aus menschlicher Sicht eine Fehlspekulation gewesen und als solche wiederum für die Amöbe ein zweckdienliches Mittel zur späteren Herausbildung eines modernen Kapitalismus in den dafür zunächst ungeeigneten Gesellschaften. Wie inbrünstig hatten die Menschen in der Sowjetunion geglaubt und gesungen, wie tapfer und selbstlos hatten sie gekämpft, wie furchtbar hatten sie gelitten und gehungert, wie viele von ihnen sind einen vorzeitigen Tod gestorben. Wurden eingesperrt, gequält, gefoltert, umgebracht. Wie geduldig haben sie es ertragen, eine immer reicher werdende Kaste von Stalins Speicheldeckern nisten zu müssen. Jene Kaste, deren Nachfahren den Griff in die Kasse so fleißig trainiert hatten, dass es eine Leichtigkeit für sie war, vom Staatskapitalismus auf Konkurrenzkapitalismus umzuschalten. Aus Funktionären wurden Milliardäre, ehe man zweimal hingucken konnte. Rückblickend entpuppt sich die Oktoberrevolution als Grundsteinlegung für die Gazprom, einen der weltgrößten Energiekonzerne, dessen futuristischer Verwaltungsballast heute das Moskauer Stadtbild beherrscht. Was zweifellos ein Fortschritt ist, verglichen mit den scheußlichen Denkmälern für Lenin und Stalin. Wenn die Amöbe diesen Kommunismus nochmal braucht, hält ihn keiner auf. Aber warum sollten die Menschen ihn erkämpfen sollen? Der Hintergrund dafür ist der, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der ist irgendwie noch nicht ganz in den Köpfen angekommen, habe ich manchmal den Eindruck, was da eigentlich passiert ist. Nämlich wie dieser Kommunismus also sich davon gemacht hat, wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich war er weg. Ne? Und was das zu bedeuten hat. Also das hat zumindest zu bedeuten, dass man eigentlich die ganzen Sachen, die man früher geglaubt hat, dass man die nochmal einer genauen Prüfung unterziehen muss. Ich meine, wie kritisch oder wie verhasst einen die Sowjetunion, man sie die Sowjetunion gesehen hat, oder wie verhasst einen jetzt dieser autoritäre Kommunismus auch gewesen war. Trotzdem hat man ja geglaubt, das wäre was ganz anderes als Kapitalismus, das ist zwar ein schlechter Kommunismus, aber es ist irgendwie einer. Ne? Nur hat er sich plötzlich davon gemacht, also wie ein Hund, der zurückgepfiffen wurde. Ne? Der ist umgekippt und der war ja die tragende Säule dieser ganzen bipolaren Weltordnung gegeben, die es da vorher gegeben hat. Plötzlich war die Säule weg. Ne? Und Säulen können doch gar nicht laufen. Aber es hatte sie auch keiner geklaut oder umgeschubst. Die Geheimdienste konnten ja keinen Täter finden, weil es keinen gab. Die wussten also genauso wenig. Ne? Das war doch, ist doch wirklich ein Wunder gewesen, was da passiert ist. Also jedenfalls für unser einen müsste es das gewesen sein. Aber irgendwie ging das sang- und klanglos unter. Wenn man sich also diese ganze Geschichte nochmal anschaut, dann entdeckt man natürlich auch andere Punkte, die es falsch erscheinen lassen. Also zum Beispiel die Protestbewegung so zu glorifizieren, wie ich das auch oft getan habe. Wo man also meint, damals, das wären noch die revolutionären Helden gewesen und heute, das sind alles die Waschlappen und die nur friedensbewegt sind oder so. Ja, woher kamen wir denn? Woher kamen wir denn? Das war doch nicht unser Verdienst gewesen, dass wir damals mehr Power hatten, etwas, vielleicht etwas zu viel Power. Das kam daher, wir waren halt aufgewachsen in einer Zeit des Glaubens an grenzenlose Machbarkeit. Wir waren aufgewachsen in einer Zeit der Atomeuphorie noch damals. Nicht? Die wurde damals als der neue Heiland betrachtet. Ganz anders als heute. Was wiederum zurückgeht auf dieses Manhattan-Projekt, nicht? Wo zum ersten Mal innerhalb von 3 Jahren man einen Blitz heller als 1000 Sonnen erzeugen kann, von dem vorher keiner wusste, dass er existiert. Nicht? Wir waren Zeitgenossen von der Apollo-Mission. Ne? Und ich würde sagen, die Protestbewegung war praktisch ein Duplikat der Apollo-Mission in vielerlei Hinsicht. Die Apollo-Mission war ein reines Show-Unternehmen, hat real nichts gebracht. Ne? Und es gab auch keine Anschlussprojekte. Nach der Landung auf dem Mond, nach dem Flug zum Mond, ging es nicht weiter zum Mars, sondern wieder zurück auf die Erde. So war das bei uns doch auch gewesen. Ne? Nach der Demo, wenn man seine revolutionären Sprüche aufgesagt hat, dann ist man halt wieder nach Hause gegangen und hat nicht den Regierungssitz gestürmt. Nicht? Also abschminken, Tee trinken und die Vorstellung war gelaufen. Und Anschlussprojekte gab es eben nicht. Im Gegenteil, es ging dann wieder runter. Und das war in den USA dasselbe. Also 1972, da wurden die Mondflüge wieder eingestellt. Nicht? Ich glaube, 69 war der erste, 72 war der letzte. Es hat sich herausgestellt, die Welt ist doch nicht so beherrschbar. Damals erschien auch schon in einer Auflage von 30 Millionen Exemplaren, es gab noch gar keine Grünen und keine Ökos hier, damals erschienen schon die Grenzen des Wachstums, nicht? Vom elitären Club of Rome damals herausgebracht. Mit der Prognose, in 100 Jahren ist alles vorbei, weil dann die natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und so weiter. Ne? Das war damals also schon mal Knüller. Also damals schon ist das umgekippt und der Machbarkeitsrausch war vorbei. Und interessant ist auch, dass Nixon, von dem hat man sich ja eigentlich sehr viel versprochen, dass er ein ganz wilder Imperialist und Kriegspräsident werden würde. Er wurde ein Friedenspräsident, er hat mit allem den Vietnamfrieden geschlossen, er hat Mao Zedong besucht, er hat mit dem Ostblock Entspannungspolitik gemacht und er hat trotzdem eine Sache auf den Weg gebracht und das sollte ein Duplikat von Manhattan-Projekt und Apollo-Projekt werden, nämlich der War on Cancer, also die Bekämpfung des Krebses, nicht der Krieg gegen den Krebs. In 10 Jahren sollte das Ding heilbar sein. Ist es bis heute nicht, nicht. Da war auch ein Flop gewesen. Diese ganzen Flops. Ja, aber interessant ist auch, dass Nixon eben aufgreift, er braucht einen Krieg gegen einen Feind, aber gegen den Feind im eigenen Körper. Das Duplikat haben wir damals in den Wohngemeinschaften. Wogegen kämpft man? Gegen die eigenen Verkorksungen, gegen die Unterdrückung der eigenen Triebe und so weiter und so weiter. Also die Protestbewegung war eigentlich niemals so autonom, wie sie sich dann später dargestellt hat. Und diese Idee der Weltrevolution, die ist ja ein ausgesprochen imperialer Gedanke. Ne? Man könnte sagen, man braucht schon die Schubkraft einer Saturn 5 im Hirn, um so verrückt zu werden, an den Erfolg eines solchen Unternehmens glauben zu können. Aber wir hatten die Saturn 5 damals, das war die Rakete, die die Mondfähre da hochgejubelt hat. Ne? Und später hat man die eben nicht mehr und dann schlachten wir auch ab. Also die Protestbewegung ist nicht so autonom und nicht so heldenhaft, wie man sich das vorgestellt hatte. Das muss man auch sehen. Also die unbeabsichtigten positiven, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen. Also, der Mondflug hat uns zwar nicht weiter zum Mars geführt, aber er hat uns die Teflon-Bratpfanne geschenkt. Ne? Und die Protestbewegung, die hat uns nun zwar nicht das gebracht, was sie damals bringen wollte, sondern immerhin, dass es etwas lockerer und befreiter und weiß der Teufel, was alles zugeht. Ja, aber das war ja nicht der Zweck der Übung damals gewesen. Ne? Und man misst ja eigentlich die Sache an den Ansprüchen. Der Feminismus, der ist sowieso eine andere Platte. Ich meine, den verdanken wir also den Weltkriegen, weil die haben am meisten für die Emanzipation der Frauen getan. Einfach deshalb, weil die Männer weg waren und dann die Frauen in die Männerberufe nachrückten. Und die sind auch nicht mehr weggegangen von dort. Die konnten ihr eigenes Geld verdienen und so weiter. Das ist die materielle Voraussetzung für diese Emanzipation gewesen. Und das hat nicht die Protestbewegung gebracht. Die hat dann ein bisschen das ideologisiert, aber sie hat nicht viel geändert an der Sachlage. Und vor allen Dingen das Ende dieser Frauenemanzipation ist eben, dass wir die höchste Beschäftigtenquote in der Bundesrepublik haben, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Einfach deshalb, weil die jetzt auch alle schaffen gehen. Und das war ja nun wirklich nicht unser Ziel gewesen, dass nur alle für den Mehrwert rackern und für das Bruttosozialprodukt. Das wollten wir eigentlich nicht erreichen. Ne? Und insofern war das schon ein Schuss in den Ofen gewesen, was da gelaufen ist. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich sehe nicht ein, dass eine Chefin besser ist als ein Chef automatisch. Es geht ja jetzt darum, dass also auch unter den Vorstandsvorsitzenden und diesen Gruppen, dass da jetzt viele Frauen sitzen sollten. Ne? Ich meine, die Frauen hatten früher das Privileg, dass sie solche Schweinereien nicht haben machen müssen. Und jetzt ist das Privileg gebrochen. Jetzt machen die halt auch mit. Und es zeigt sich wirklich, also, dass das sehr geschlechtsunspezifisch ist, was da jemand treibt. Aber was ist eigentlich jetzt der Gewinn dabei? Ne? Ich sehe da überhaupt keinen Gewinn da drin. Und was man vor allen Dingen sehen muss, ist, dass diese Verwissenschaftlichung der Revolution, wie sie durch Marx betrieben wurde, nun wirklich zu gar nichts Vernünftigem geführt hat. Das ist in der Praxis einfach mal eine Tatsache. Ne? Dass ich mich ja auch auf Marx beziehe, natürlich tue ich das. Ich streite es auch gar nicht ab, ich nenne mich sogar einen Marxisten. Ne? Also ich habe das gelernt. Aber, bei Marxisten ist natürlich die große Gefahr ist die, dass sie den Kapitalismus ganz gern verewigen. Denn in dem Moment, wo der Kapitalismus hops geht, sind sie arbeitslos. Ne? Ja, wenn ich vom Beruf Kapitalismuskritiker bin und den Kapitalismus gibt es nicht mehr, da stehe ich doch vor dem Nichts. Ne? Was gibt meinem Leben da noch Sinn? Ne? Also ich brauche ihn. Ne? Also muss man bei diesen Kapitalismuskritikern sowieso immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe das Zeug gelesen, aber wenn die Revolution nur möglich ist, wenn alle so viel Marx lesen wie ich, dann kommt sie ganz, ganz bestimmt nicht. Ne? Weil das kann man von keinem Menschen verlangen und heute schon überhaupt nicht mehr. Wenn es, was ich eigentlich gar nicht mehr richtig glaube, ehrlich gesagt, wenn es eine Revolution gibt, dann wird die von einer ganz anderen Seite kommen, dann wird das nicht mehr eine sein, die sich auf Marx und Engels beruft und auf irgendwelche Sachen, sondern dann wird das eine sein, die aus dem Augenblick geboren ist, ne? Wo es einfach diesen Entschluss gibt, diese Ausbeutung abzuschaffen und Friede den Hüttenkrieg, den Palästen und sowas. Da braucht man nicht 50 blaue Bände vorher gelesen zu haben. Es dreht sich darum, dass bei Marx die ganze Konstruktion geprägt ist, diese Klassenkampfkonstruktion, also diese Auflösung der Weltgeschichte in die Geschichte von Klassenkämpfen. Und die hat nun mal immer der Bessere gewonnen, sonst gäbe es keinen Fortschritt. Ne? Das Ende der Geschichte ist eben dieses Kapitalverhältnis mit seiner erstmals geschaffenen Möglichkeit einer Befreiung der Menschheit von aller notwendigen Arbeit und so weiter. Also hat diese ganze Weltgeschichte doch genauso funktioniert wie die Evolution. Die Evolution hat den Menschen das höchste Wesen hervorgebracht. Und die Klassenkämpfe, das war praktisch eine interne Evolution der Menschen, die haben die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass dieser Verein freier Menschen möglich ist. Das ist das gleiche Schema und das ist Schema 19. Jahrhundert. Und da kann man sich fragen, ob das das richtige Schema war. Da kann man eben einwenden, dass die Geschichte eben nicht einfach eine Fortschrittsgeschichte ist, sondern vor allen Dingen eine Leidensgeschichte. Das sieht man ja nun wunderschön an Marx. Ne? Also Marx ist ja eigentlich erst populär geworden, nachdem die Revolutionäre gesiegt hatten überall. Ne? Also Marxens Werk wurde gepflegt und gehegt nachher im Ostblock. Da war die Revolution aber schon gelaufen. Die Revolutionäre konnten unmöglich den Marx schon gelesen haben. Dafür hatten sie gar nicht die Zeit. Also was bringen diese Kapitalschulungskurse? Was bringt dieses ganze wissenschaftliche Brimborium uns eigentlich? Ne? Alle Revolutionen, die stattgefunden haben, sind anders gelaufen. Die hatten nicht einen geistesgeschichtlichen Vorlauf mit immer dickeren Seminararbeiten, sondern die sind anders gelaufen. Also das Wunder, das soll schon auf der Erde passieren, das soll schon auf der Erde passieren. Und nicht durch Erlösung im Himmel. Das möchten wir gerne erleben, ne? Dieses Wunder. Aber dass das im Augenblick an ein Wunder grenzen würde, wenn so eine Revolution passieren würde, das halte ich für unbestreitbar. Also mich kann niemand davon überzeugen, dass in absehbarer Zeit und auf vorhersehbare Weise, also so, dass man weiß, was man dafür tun könnte, eine solche Revolution passiert. Ne? Also man kann nicht sagen, je mehr Kapitalschulungskurse man macht, desto besser wird das. Ne? Die Geschichte zeigt uns genau das Gegenteil. Das Kapital wurde durchgeoxt. im Abflauen der Protestbewegung. Und was hat es gebracht? Rein gar nichts. Es war eigentlich mehr gewesen, so ein Weg in die bürgerliche Normalität. Ne? Wenn ich viele Bücher lese, dann lese ich zunächst mal Bücher und das wird auch von allen akzeptiert. Ne? Und so ist der Marxismus ja dann auch gesellschaftsfähig geworden, als eine geistesgeschichtliche Bereicherung, ne? Als eine zusätzliche geistesgeschichtliche Interpretation der Realität und so weiter. Also, dass die Menschen dümmer geworden sind, daran würde ich festhalten. Und zwar deshalb, weil sie im Hirn nur noch Konfusion haben. Die Vorstellungen der Wilden, die haben nicht mit der Realität übereingestimmt. Aber sie waren in sich stimmig. Jemand, der so agiert hat, der hat sich was Vernünftiges dabei gedacht. Dass er von falschen Tatsachen ausging, ist eine andere Frage. Aber sie haben die Bedingung eigentlich dafür gelegt, dass man was rauskriegt. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine Kausalität annimmt, der Regengott war es, und dann stellt man fest, die Regentänze helfen nicht, dann kann man irgendwie dahinter kommen, es liegt vielleicht an was anderem. Ne? Aber so wie das heute ist, wo man dauernd von den Medien überschüttet wird mit Talkrunden und sonst was über diese Krise. Das ist doch ein sinnloses Gekakel, da hat doch keiner mehr eine Vorstellung davon, was da abläuft. Der hat nicht mal eine Vernunft im Hirn. Das hatten die Wilden noch. Ne? Also die Verblödung reicht weiter. Kapitalismus wird nicht an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen, schon gar nicht an der Finanzblase, die sich aufbläht und platzt und dabei durchaus ökologisch nutzloses Geldkapital beseitigt, das im Wirtschaftskreislauf eine Hyperinflation auslösen würde. Der Kapitalismus kann nur, wie obsolet gewordene Gesellschaften früher, an einem Bewusstsein scheitern, das ihn beseitigen will, um egalitäre und solidarische Produktions- und Lebensverhältnisse, die allseitige Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse, letztlich den autonomen Menschen zu ermöglichen. Durch den Kommunismus also, der an der ursprünglichen Idee anknüpfend erster Kritiker der in seinem Namen im 20. Jahrhundert installierten Zwangsherrschaften zu sein hätte. Die Herrschaft des Adels war ökonomisch längst überholt, als sie durch das Bestreben einer neuen Klasse gestürzt wurde, an die Macht zu gelangen und den Weg für ihre eigenen neuen Produktionsverhältnisse frei zu machen. Auch die Marktwirtschaft ist historisch überholt. Ihr Entwicklungsniveau würde reichen, um die Welt zu ernähren. Dennoch ist die Hälfte der Menschheit dem vorzeitigen Tod durch Hunger, Krankheit und Krieg ausgesetzt. Ihr Produktionstyp vernichtet einen wachsenden Teil der Werte durch die von ihm angerichteten Schäden und Verwüstungen. Und die Nutzung der Böden für den Anbau von Industriepflanzen verdrängt die Nahrungsmittelpflanzen. Doch nirgendwo strebt das Bewusstsein eine befreite Gesellschaft an. In den reichen Ländern bleibt die Kritik im Gestrüpp des Systems hängen. Institute des Guten wie Greenpeace, Linkspartei, Occupy, Weltforen, Konsumberater dienen sich an, den Kapitalismus zu reparieren und zu modernisieren. Mitunter gleitet ihre Reduktion der Kritik auf die Finanzwelt in den Antisemitismus ab. In den Entwicklungs- und Schwellenländern gilt China als Erfolgsmodell, es sei denn, das Massenbewusstsein in diesen Ländern richtet sich in einem klerikal-bürgerlichen oder klerikal-faschistischen Überbau ein. Die Gesprächsrunde No Way Out hat mir noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, mit der Umdeutung der Realität in die Fiktion sparsam umzugehen und den Blick auf Disparitäten nicht durch die Phrase von der globalen Krise zu trüben. Sonst kann es passieren, dass man das Ende der Mehrwertproduktion verkündet, obwohl die halbe Menschheit in China, Indien, Brasilien und anderswo sich auf dem Weg der größten Industrialisierung der Geschichte befindet. In einer Melange aus klassischem Kapitalismus, hier dem Fordismus, und Moderne. Tatsächlich befindet sich der alte, demokratisch verfasste Kapitalismus des Westens, also USA und Europa, in der Krise, während Industrie- und Lohnarbeit in den Entwicklungs- und Schwellenländern rapide wachsen. Die Zeit, in der sie nur ausgebeutete Lieferanten der Imperialisten waren, laut der Dependenztheorie, ist vorbei. Signale der neuen Epoche sind Bittstellerreisen westlicher Politiker nach China sowie neue Autofabriken und Raffinerien in Schwellenländern. Man sollte nicht den Bau von Wolkenkratzern, Eisenbahnen, Staudämmen und Fabriken in den Vereinigten Staaten als Zeichen industrieller Blüte und die gleichen Dinge in China als Fiktion behandeln. China hat sein Industriepotenzial seit Mitte der 70er Jahre um das 19-fache gesteigert. Dafür benötigten die USA 160 Jahre. Die aufkommenden Mächte jagen den alten Imperien Rohstoffe und Märkte ab, etablieren weltweit ihre Firmen und ihr Militär und erobern geostrategisch wichtige Regionen. Zweistellige Zuwächse der Sozialprodukte, der Industrie, der Beschäftigung sowie das Sammeln von Schuldscheinen aus aller Welt sind Merkmale eines realen Aufschwungs und nicht die einer Krise. Im Zentrum des neuen Industrieschubs steht wieder das Automobil. Im Jahr 2010 stieg die Zahl der Kfz-Neuzulassungen in China um 35%, in Indien um 33%, in Russland um 39%, in Brasilien auf bereits hohem Niveau um 11%, während sie in Deutschland um 31% zurückging. Das Entwicklungspotenzial ist gigantisch. Heute kommen in den USA auf 1000 Einwohner 860 PKW, in Deutschland 700, in China 19, in Indien noch weniger. Die Angleichung der Verkehrsdichte ist ein 3 Milliarden PKW-Programm. Industrialisierungen unter Weltmarktbedingungen sind abhängig von einer strengen staatlichen Regulierung. Voraussetzungen fürs Gelingen sind eine eigene, unterbewertete Währung als Motor für die Exportwirtschaft, ein nationaler Schutzschirm gegen ausländische Waren, die den Aufbau einer eigenen Industrie behindern, Durchlässigkeit fürs Kapital und technische Innovationen, die ihn fördern, polizeistaatlich kontrollierte Ausbeutung, Gewerkschafts- und Streikverbot, 6-Tage-Woche, kein Sozialsystem und Begrenzung des Mehrwerttransfers ins Ausland. Der Staat muss außerdem das Militär zwecks Sicherung der Rohstoffversorgung und der Märkte und zur Abwehr fremder Begehrlichkeiten fit machen. So oder so ähnlich erfolgen alle historischen Nachindustrialisierungen: Deutschland, Japan, Südkorea. Eine spätere Entwicklung zur Demokratie ist möglich, aber nicht garantiert. Chinas Kombination von Marktwirtschaft und Diktatur könnte sich für den Kapitalismus als attraktiv erweisen, wenngleich sie stets aufstandsgefährdet wäre. Dass die Industrialisierung in den Wachstumsstaaten nicht echt sei, weil sie auf Pump betrieben werde und zukünftige Wertschöpfung verpfände, ist die Meinung des Buchhalters. Die schuldenfinanzierte Produktion war, Eisenbahn, und ist, Energiewende, reale Wertproduktion. Nicht das produzierende Kapital, sondern die Staaten und Banken sind über Gebühr verschuldet. Probleme treten auf, wenn der Mehrwert nicht reicht, um die Kredite zu tilgen, wie in Griechenland, oder der Wert, der den Gläubigern zusteht, verspielt worden ist. Die Geschichte hält diverse Möglichkeiten zur Beseitigung oder Senkung der Schulden bereit. Beim drastischen Sparen würde die Weltwirtschaft Aufträge einbüßen, Währungsreform oder Schuldenschnitt belasten die Finanzmärkte. Bei der Inflation wären Sparer, Rentner, Lebensversicherer die Verlierer. Auch eine Kopplung verschiedener Möglichkeiten ist bekannt. Eine inflationäre Epoche würde mit einer abrupten Entwertung beendet. Danach legt jeder mit 40 Mark los. In der westdeutschen Währungsreform 1948 wurden die Ersparnisse im Verhältnis von 20:1 entwertet. Die Schulden des Finanzsystems, Sparguthaben, also auf Kosten der Sparer beseitigt. Die Nazis finanzierten ihre Kriege mit Krediten von 57 Milliarden Reichsmark und diversen Veruntreuungen. Die Anzahlungen von 300.000 Sparern für den Volkswagen wurden für den Panzerbau entwendet. Auf der Londoner Konferenz zur Wiederherstellung der westdeutschen Kreditfähigkeit 1951 akzeptierte die Bundesregierung Vorkriegsschulden in Höhe von 15,6 Milliarden D-Mark und Schulden aus der Marshall-Planhilfe in Höhe von 20,8 Milliarden D-Mark. Die Rückzahlung war aus Überschüssen der deutschen Leistungsbilanz zu leisten. Danach ging das Wirtschaftswunder los. Wenn der Kapitalismus hier stagniert und dort wächst, drängt sich die Frage auf, worin die alten Krisenmächte sich von den Aufschwungmächten unterscheiden. Das ist vor allem die hohe organische Zusammensetzung des Krisenkapitals, also das stärkere Wachstum des toten Kapitals, der Produktionsmittel, im Verhältnis zu den Kosten der die Gesamtapparatur beseelenden Arbeitskräfte, die nach Marx den tendenziellen Fall der Profitrate impliziert. Wie man es auch nimmt, die Empirie zeigt, dass der Kapitalismus mit einem großen Kapitalblock es im Vergleich zu seiner nachindustrialisierenden Konkurrenz offenbar schwerer hat, gleich hohe Profitraten zu erwirtschaften. Die Akkumulation stockt, wo Arbeitskräfte besonders stark durch Produktionsmittel verdrängt wurden, während die Neureichen, die eine niedrige organische Zusammensetzung des Kapitals aufweisen, zweistellige Wachstumsraten schreiben. Zusätzlich wird der Profit im Westen durch Lohnzusatzkosten wie Sozialversicherungen dezimiert, die dem entwickelten Kapitalismus in sozialen Kämpfen abgerungen worden sind, und durch 60 Jahre Keynesianismus belastet, der immense Staatsschulden aufgetürmt hat, um über die Nachfragepolitik marode Wirtschaftssektoren am Leben zu halten und staatliche Infrastruktur wie Bahnhöfe, Trassen, Straßen, Opern und so weiter zu finanzieren, Konjunkturen zu peppeln und Sozialtransfers zwecks Befriedung der Bevölkerung zu sichern. In den USA kommt die Wertverschwendung durch Kriegskosten, denen kein ausreichender Diebstahl von fremden Werten gegenübersteht, dazu. Der Staat holt sich die Mittel für seine Nachfrage letztlich immer aus profitablen Sektoren, senkt also den Gesamtprofit des Gesamtkapitals, mindert dadurch das Wachstum und die verteilbare Wertmasse. Am Ende ist der Staat so hoch verschuldet, dass er als Befriedungsinstanz und Wegbereiter seines expansiven Kapitals ausfällt. Sich selbst überlassen, würde der Markt unrentables Kapital ausmerzen, um die Profitrate zu sanieren. Einen qualifizierten Neoliberalismus hat es im Westen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Neoliberal handelt der chinesische Staat, indem er die Versorgung von Kranken, Arbeitslosen und Rentnern ihren Familien überlässt, damit sie die Profitrate nicht in Mitleidenschaft ziehen und um die Familien zu zwingen, Wanderarbeiter abzustellen, die ihr Überleben gewährleisten. Im demokratisch verwalteten Kapitalismus entfällt fast die Hälfte des Konsums auf Menschen, die selbst keinen Wert herstellen. Der Kapitalismus müsse sich seinen Opfern widmen, damit sie stillhalten, schrieb Paul Matic. Aber das System wird diese Verluste nur tragen, wenn die Produktivität genug Wert für die Kapitalakkumulation abwerfe. Werden die Profite von den Kosten der Erhaltung der nicht produktiven Bevölkerung aufgezehrt, höre das Kapital auf, als Kapital zu fungieren. Demzufolge wäre der Tod aller Rentner, Arbeitslosen und Kranken aus marktwirtschaftlicher Sicht ein Gewinn. Schon deshalb ist jeder Gedanke an eventuell doch gute Seiten des Marktes, der als Hinweis auf eine kluge Bedürfnisermittlung im Automobilbereich vorkommt, ein intellektuelles Desaster. Der sinkenden Profitrate wird permanent entgegengewirkt durch die Verlängerung des Arbeitstags, sinkende Löhne, Senkung von Lohnzusatzkosten und der Kosten für Rohstoffe, Senkung des Wertabzugs des Staates durch Übertragung von Staatssektoren auf Profitwirtschaft, wie bei der Bahn, durch Aneignung von Mehrwert aus dem Ausland oder der Konkurrenz im Wege der Kapitalkonzentration, durch Mischung von Kapital hoher organischer Zusammensetzung mit Kapital niederer Relation in Schwellenländern, Bau von Autofabriken in China und Brasilien. Ein wesentliches Element der Sanierung der Kapitalrelation ist die Kapitalvernichtung, wie sie in Weltkriegen geschah oder im Zuge der großen Deindustrialisierung des Ostblocks, dessen Industrie durch die Integration in den Weltmarkt konkurrierendes Kapital geworden war. Dazu gehören auch Börsencrashs, die in erster Linie fiktives Kapital beseitigen. Marxens Krisentheorie, der zufolge die Kapitalvernichtung zur Korrektur der organischen Zusammensetzung genauso zum Kapitalismus gehört wie die Wertvermehrung, erfährt späten Ruhm. Nouriel Roubini schreibt: Der Höhepunkt einer Finanzkrise sei zwar nicht der ideale Zeitpunkt für die Gesamtschrumpfung, doch irgendwann muss sie kommen. Schulden müssen erlassen werden, Banken müssen untergehen, Automobilhersteller müssen Fabriken schließen. Der Rechtskeynesianer Hankel sagt: Aus jedem Blutbad geht der Kapitalismus gestärkt hervor. Am Ende wird das Zerstörte wieder aufgebaut, Aufträge werden erteilt, Einkommen geschaffen und es stellt sich je nach der Dimension der Katastrophe ein größeres oder kleineres Wirtschaftswachstum ein. Der Kapitalismus gerät jedenfalls nicht wegen seiner Finanzen in die Krise. Dem Crash von 1929 ging eine lange Phase sinkender Investitionen voraus. Auch heute beruht die Krise darauf, dass die Nachfrage der Unternehmen nach Investitionen kollabiert ist, sagt Nobelpreisträger Phelps aus den USA. Im überzüchteten Kapitalismus wird der Mangel an Mehrwert mit Finanzschrott aufgefüllt, wird also Kapital auf die Bahn der Abenteuer gedrängt, Spekulation, Kreditschwindel, Aktienschwindel, schreibt Karl Marx. Dieses fiktive Kapital werde sofort entwertet mit dem Fall der Einnahmen, auf die er berechnet ist. Der Finanzsektor bläht sich zusätzlich auf durch leichtfertige Kredite und Verbriefungskreationen, bis die Blase platzt. Aber der Finanzcrash muss die Konkurrenzkraft des produktiven Kapitals nicht beeinträchtigen. Soweit die Entwertung dieser Papiere unabhängig ist von der Wertbewegung des wirklichen Kapitals, wurde die Nation um keinen Heller ärmer durch das Zerplatzen dieser Seifenblasen von nominellem Geldkapital, schreibt Marx weiter. Unternehmen werden Verluste erleiden, sofern sie Liquidität spekulativ geparkt haben oder von Staatsaufträgen abhängig sind. Waffenlieferungen an Griechenland, Portugal und Spanien haben Deutschland zum drittgrößten Rüstungsexporteur gemacht. Die Schuldenkrise dieser Länder führt dazu, dass die deutsche Waffenkarawane jetzt Richtung Saudi-Arabien, Arabische Emirate und Brasilien zieht. Die gleichzeitige Existenz des stagnierenden, unter der Last der Schuldenberge ächzenden, alten Kapitalismus und des expandierenden, neuen Kapitalismus spiegelt sich in den Weltfinanzen. Die nach ihren Anfangsbuchstaben benannten BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika halten die Hälfte der weltweit 10.000 Milliarden Dollar an Devisen. Hauptschuldner sind heute nicht mehr Südamerika oder Afrika, sondern die USA und europäische Staaten. Die Wachstumsstaaten erleben einen allmählichen Übergang vom Exportmodell zum Binnenmarkt, steigender Konsum inbegriffen. Nach einer Studie von Roland Berger wird Brasilien in 3 Jahren der drittgrößte Automobilmarkt der Welt sein. Mehr noch als China wächst in Brasilien eine breite, kaufkräftige Mittelschicht heran. Das Haushaltseinkommen von gegenwärtig 13.000 Dollar im Jahr nähert sich dem europäischen. China wird 2020 mit 1,5 Milliarden Menschen die Wirtschaftsmacht Nummer 1 auf der Welt sein. Eine Diktatur als Garant für wirtschaftlichen Erfolg, es sei denn, dort bräche Demokratie aus oder soziale, religiöse oder ethnische Zentrifugalkräfte würden das Land vorher zerreißen. Es mag der Wunsch Vater des Gedanken gewesen sein, als der amerikanische Senator McCain die chinesischen Vertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2012 mit der Prognose schockte, dass der arabische Frühling auch nach China kommen werde. Denkbar ist das. Die Fliehkräfte in vielen asiatischen Gesellschaften werden oft durch das Wirtschaftswachstum unter Kontrolle gehalten, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In der Entwicklung der Forderungen und Schulden spiegeln sich der Aufstieg und Fall der Weltmächte. Die Welt steuert geopolitisch auf eine Tripolarität mit den Machtzentren China, USA und Europa zu, sofern es gelingt, den Euroraum zu sanieren und als homogenen Machtblock zu installieren. Viele Linke, speziell Parteilinke, wollen nicht wahrhaben, dass Imperialismus kein Privileg der USA oder des Westens mehr ist. Die westliche Einflusssphäre, die sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausdehnte, schrumpft wieder. Schwellenländer dringen in frei gewordene Räume vor. Wenn der Westen den Iran boykottiert, füllen China und Indien ihre rasant gewachsenen Raffineriekapazitäten mit iranischem Öl. Die ökonomische Dynamik auf der Welt geht von den Schwellenländern aus. Sie jagen den alten Imperien, die unter der Last sinkender Profitraten, hoher Schuldenberge und Kriegskosten ächzen, Länder und Meere ab, etablieren in entlegenen Regionen Firmen und Militär, schmieden bilaterale Zollunionen und Militärbündnisse, erobern wichtige Handelsrouten. wo der finanziell klamme Westen seine Soldaten abzieht, dringen nachwachsende Staaten ein. Pakistan, Iran, Sudan und andere afrikanische Länder. China wird aus den Nähten platzen, wie einst das schnell nachindustrialisierende Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Deshalb verlagern die USA ihre militärische Präsenz nach Asien, auch auf Wunsch der Nachbarländer Chinas. Ihre Aufmerksamkeit gilt auch dem unberechenbaren, mit China verbündeten Iran. Gegen ihn rüsten die USA Saudi-Arabien als regionale Gegenmacht auf. Der Kapitalismus kann sich nur reproduzieren, wenn er neben der Revolutionierung seiner Produktionssphäre expandiert, um sich Märkte, Rohstoffe und fremden Mehrwert anzueignen. Der Verzicht darauf ließe das System implodieren. Es muss selbst dann expandieren, wenn die Kosten dafür den Ertrag übersteigen. In diesem Fall hat der Staat dafür zu sorgen, dass die Erträge dem Kapital zufließen und die Kosten sozialisiert werden. Am Ende werden Imperien, die sich übernehmen und nicht ausreichend Profit generieren, weichen oder den Einfluss mit neuen Mächten teilen müssen. Dass ein Teil der hohen Forderungen Chinas an die USA ausfallen oder entwertet werden könnte, ändert nichts an Chinas Aufschwung, weder am Zuwachs der eigenen Industrie- und Waffenproduktion, noch an der hohen Mehrwertrate und schon gar nichts an den Schürfrechten überall auf der Welt. China hortet nicht nur ausländische Staatsanleihen, es kauft von Asien über Afrika bis in die USA und in Europa Böden und Firmen und lässt sich von seinem eigenen Militär oder gekauften Milizen Arbeiterkolonnen in afrikanischen Bergwerken beaufsichtigen. Staatsanleihen sind nicht nur von Verlust bedrohte Papiere. Chinas Griechenlandanleihen ebnen den Weg nach Kreta, wo ein chinesischer Mittelmeerhafen entstehen soll. Kongo-Anleihen ebnen den Zugang zu den dortigen Bergwerken. Doch keine Expansion ohne Heimathafen, in den das Kapital sich in Krisen zurückziehen kann, um vor nationalistischen, rassistischen oder religiösen Angriffen fremder Militärs und aufgescheuchter Massen geschützt zu werden. Bewusstsein leitet sich eben nicht nur aus dem ökonomischen Sein ab, sondern auch aus scheinbar unerschütterlichen Traditionen. Dasselbe gilt für den Bewusstseinsverfall. Europa hat gegenüber seinen Hauptkonkurrenten den Nachteil, nicht als Nation handeln zu können. Das europäische Kapital hat das Handicap, dass ihm die jeweilige Nation zu eng und Europa als Operationsbasis zu heterogen ist. Es taugt zum Binnenmarkt, aber nicht zum Krieg. Schon die Sicherung der Transportwege fällt schwer. Vielleicht wird Europa einmal zu einem heiligen römischen Reich deutscher Nationen, denn Deutschland ist unangefochtene ökonomische Führungsmacht in der EU, nicht zuletzt durch Lohnstagnation, hohe Produktivität und den Euro, der den schwächeren Staaten die Möglichkeit nimmt, ihre Waren durch Währungsabwertungen zu verbilligen. Thank you. In der offenen Konkurrenz unterschiedlicher Produktivitätsniveaus zieht der leistungsstarke Produktion, Beschäftigung und Steueraufkommen an. Südeuropa braucht für die Senkung seiner Auslandsschulden Exportüberschüsse, die es nicht erzielen kann, weil Deutschlands Exportkraft im Wege steht. Nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey macht Deutschland durch den Euro einen jährlichen Gewinn von 165 Milliarden Euro. Das wären in 15 Jahren knapp 2500 Milliarden Euro. Im Grunde hat Westeuropa damit Deutschlands Kosten der Wiedervereinigung und seine bisherigen und zukünftigen Beiträge zu den Rettungsfonds bezahlt bzw. vorgestreckt. Angela Merkel scheint ein deutsch-französisches Kerneuropa zu gelingen, in dem Deutschland die Führungsrolle innehat. Notleidende europäische Staaten wenden sich an den Paten Deutschland. Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao lobte: Sind die deutsch-chinesischen Beziehungen gut, sind auch die europäisch-chinesischen Beziehungen gut. Aber Deutschland füllt die Rolle nicht aus. Der Patron muss auch geben. Eine verantwortungsbewusste Zentralmacht erforderte so etwas wie einen Länderfinanzausgleich auf europäischer Ebene. Wenn die Leute in Texas reich werden und ihre Bundessteuern bezahlen, landet das Geld in Form von Sozialabgaben in Michigan. Das gibt es nicht in Europa. Ohne einen solchen Mechanismus lassen sich die Ungleichgewichte in einer Währungsunion jedoch nicht auflösen, schreibt Neil Ferguson, Harvard-Professor für Finanzgeschichte. Deutschland betrachtet Europa aber nur als einen Ort, der auszuplündern ist, und sich selbst als Geldeintreiber der Gläubigerallianz, der in China Geld locker machen will, um die eigenen Exporte zu sichern. Deutschland agiert als unerträglich überhebliche Ordnungsmacht, die Europa mit allen Unarten des Preußentums drangsaliert und die Botschaft ausstrahlt, dass am deutschen Wesen wieder mal die Welt genesen soll. Zwei widerstreitende Tendenzen beeinflussen die Geschicke des Euroraums. Zum einen der Zwang zur gegenseitigen Rettung um den Zusammenbruch des Staatenbunds und eine Regression in den aggressiven Nationalismus des 19. Jahrhunderts zu verhindern. Auf der anderen Seite die brutale Eintreibung der Forderungen und die Demütigung der Schuldner. Schuldenbremse, Senkung der Löhne, sozialer Aderlass, Strafkatalog, Sonderkonten, ein Pontius Pilatus für Finanzen von Deutschlands Gnaden. Je größer die Zumutungen für die anderen, desto stärker werden der antideutsche Nationalismus. In Griechenland werden allerdings auch die Arbeitsemigranten aus Albanien und Flüchtlinge gejagt und der vaterländische Geist in Deutschland. Headline: Europa lernt Deutsch. Helmut Schmidts Mahnung, Deutschland solle sich des eigenen Vorteils wegen zusammenreißen, statt Großmachttöne zu spucken, war ein vernünftiger Rat. Die Nachindustrialisierung der halben Menschheit fällt zusammen mit der grünen Revolutionierung der Produktionssphäre, der dritten industriellen Revolution nach Dampfmaschine und Massenmobilität. dieser Revolution wird Industrie, Städte, den Verkehr und die Energie transformieren, wird die Landwirtschaft auf Energie pflanzen und die privaten Haushalte auf Mehrwertproduktion umstellen. Photovoltaikdächer und Kellerkraftwerke. Allein in der EU können 190 Millionen Häuser zu Mikrokraftwerken umgebaut werden, sagt der US-Ökonom Jeremy Rifkin. Diese Revolution antreibende Faktoren sind die vom Kapitalismus selbst verursachte verheerende Schadensbilanz, der Ausstieg aus der Epoche der Ölökonomie, die rasante Entwicklung der Produktionstechnik und die Mutation von Produktionsmitteln zu Apparaturen mit selbstzerstörerischem Potenzial wie die Atomkraft. Der Klimawandel hat die Schwelle, nach der es kein Zurück mehr gibt, überschritten. Forschungsinstitute empfehlen dringend, mit Anpassungsmaßnahmen zum Schutz vor massiven Niederschlägen, tropischen Wirbelstürmen und Flutwellen in Europa loszulegen. Deshalb favorisierte Angela Merkel Klaus Töpfer als Bundespräsidenten. Die Marktwirtschaft ist ein flexibles System. Sie ruiniert das Leben und die Erde und bietet sich gleichzeitig als Rettungsdienst an. Sie sorgt für Erderwärmung, Wirbelstürme und Überschwemmungen und nimmt dankend Anschlussaufträge entgegen. Die Marktwirtschaft wird Holland schwimmende Städte und Schiffe für den Nahverkehr anbieten und 200 Millionen Menschen in Bangladesch dem Meer überlassen. Nach dem Marktgesetz ist alles Unproduktive dem Untergang geweiht. Dem Zwang zur Expansion gehorchend, antwortet das Marktsystem auf die Umweltschäden der einen Industriestufe mit dem Draufsatteln der nächsten. Der Klimawandel und die Energiewende induzieren ein Akkumulationsmodell, in dem der Anteil der Investitionen zulasten des Konsums steigt. Immer mehr Arbeit wird sich in Industrieanlagen und Mammutprojekten vergegenständlichen. Die Umstellung des Kapitalismus auf grüne Techniken wird alles andere als sanft und friedlich sein. Für Gaskraftwerke, Mega-Windräder, Solaranlagen, Speicherfabriken, neue Stromautobahnen, die Europa und Nordafrika verbinden, schwimmende Städte und Fabriken, werden Beton, Stahl, Kupfer und jede Menge seltene Erden benötigt. Dazu kommt die Steigerung der Ölgewinnung aus Ölsanden und Bohrungen in der Arktis und der Tiefsee. Die Mehrwertkette des regenerativen Imperialismus ist nicht weniger blutig als die in Kolonialzeiten. Die Okkupation der Böden für den Anbau von Pflanzen zur Biogas- und sonstigen Treibstoffproduktion geht auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion. Der Chef eines indischen Konzerns verglich den Run auf afrikanische Böden mit dem Goldrausch in Kalifornien. Nur um die vom Klimawandel verursachten Verwüstungen zu kompensieren, kaufen China, Indien, Saudi-Arabien und andere Staaten in Afrika fruchtbare Flächen auf Vorrat. Der regenerative Kapitalismus wird die letzten Freiflächen industrialisieren. Meere, Berge, Wälder und Äcker und Wüsten werden gepflastert mit industriellen Monokulturen, Stromtrassen, Solar- und Speicherfabriken, Windparks, die Unmengen von Beton und Energie verschlingen werden. Für Kabelstrecken durchs Mittelmeer wird man in der halben Welt nach Kupfer baggern. Da kein Windrad, keine Photovoltaikanlage, kein Hybridantrieb, kein E-Mobil ohne seltene Erden auskommt und China deren Monopollieferant ist, werden Afrika, Osteuropa, Australien und Kanada umgegraben. Um sich aus den Klauen Chinas zu lösen, hat Deutschland bereits langfristige Schürfrechte mit der Mongolei und Kasachstan vereinbart. Der Zwang zur grünen Revolution ist groß, weil die Nachindustrialisierung der halben Menschheit sich auf der bisherigen stofflichen Basis nicht bewältigen lässt. Das weltweite Industriepotenzial wird sich in 20 Jahren verdoppelt haben. Bei 3 Milliarden neuen Autos aber versagen Rohstoffnachschub, Klima und Böden. Da von der Umstellung auf sanfte Energie zu sprechen, ist bloß ein Werbetrick. Der grüne Kapitalismus entfernt sich von der Betonindustrie der 60er Jahre, indem er sie verdoppelt. Die Millionen Arbeitskräfte, die in China Staudämme bauen, erinnern an den Eisenbahnbau durch die Rocky Mountains oder in Sibirien. Zu befürchten ist, dass der grüne Kapitalismus einschließlich der Reaktivierung der Kolonialsysteme eine größere moralische Legitimation erhält als bisherige Akkumulationstypen, weil er sich als Retter der Menschheit anbietet. Den Antagonismus symbolisiert im kleinen Baden-Württemberg. Zum ersten Mal wird ein grüner Politiker deutscher Landesvater, gleichzeitig wird in Stuttgart der alte Bahnhof abgerissen für die Totalbetonierung der Innenstadt. No way out? Die Frage könnte auf eine andere Antwort zusteuern als bisher debattiert. Man sollte nicht ausschließen, dass die Potenzierung der Naturkatastrophen zur größten Krise des Kapitalismus wird. Im Kapitalismus verspricht die Vernichtungsfähigkeit des Menschen so groß zu werden, dass, wenn diese Art sich einmal erschöpft hat, Tabula rasa gemacht ist. Entweder zerfleischt sie sich selbst oder sie reißt die gesamte Fauna und Flora der Erde mit hinab, und wenn die Erde dann noch jung genug ist, muss die Schoße noch einmal anfangen, schreibt Theodor W. Adorno. Das Bewusstsein, das die Welt verändert, sucht man in populären Bewegungen vergebens. Die Reduktion der Kapitalismuskritik auf die Banken, wie sie bei Occupy und linken Parteien vorkommt, adelt die kapitalistische Ausbeutung in Fabriken und teilt den Kapitalismus unwissenschaftlich in einen bösen Raffenden und guten Schaffenden, was noch stets auf den Juden als Verursacher des Unheils hinausläuft. Das Bewusstsein ist durch die Macht des beschleunigten Faktischen schwer in Mitleidenschaft gezogen, auf das allseits praktische Denken für den Alltagszweck programmiert, erhebt es sich kaum über die Reproduktion desselben. Die Philosophie des Marktes tut das Übrige. Ihr Credo lautet: Das Starke merzt in permanenter Konkurrenz das Schwache, das Unproduktive aus. Da dieses Gesetz das Miteinander von Unternehmen, Staaten und Individuen regelt, wird man kaum erwarten können, dass Kids, die in Verhältnissen aufwachsen, in denen der Siegerstaat den Verliererstaat ausplündert, ihn demütigt und amtlich beherrscht, auf die Handys der schwächeren Zeitgenossen Rücksicht nehmen. Dass alles in allem nur wenige Kids ihre Zeitgenossen erpressen und erschlagen, zeigt an, dass der Mensch vielleicht doch besser ist als das System, in dem er lebt. Fast schon revolutionär wäre es, wenn das System nicht nur wegen seiner Krisen kritisiert würde, sondern wegen seines Normalbetriebs. Hier kündigt sich die nächste Verblendung an. Mit der grünen Industrie wird die menschliche Verdinglichung vollendet. Wer ein E-Auto fährt, sein Geld mit Solardächern vermehrt und als Umweltblockwart seine Nachbarn drangsaliert, wird als guter Mensch gelten. Kritisches Bewusstsein hat sich heute am Umgang mit der griechischen Krankheit zu messen, am Umgang mit Gesang, Tanz, Herzlichkeit und dem offenen Haus, mit der fehlenden Ehrfurcht vor der Arbeit, dem Staat und dem Sparen. Angela Merkel, die Repräsentantin des neuen Preußen-Europa, das sich von Deutschlands Macht erzwungen, der Haushaltsdisziplin und Askese verpflichtet, schimpfte mit den Griechen: Ihr müsst sparen, ihr müsst redlich werden, ihr müsst euch ehrlich machen. Sie drohte damit, den Griechen das Stimmrecht in der EU zu entziehen und ihnen einen Aufseher vor die Nase zu setzen. Die emanzipierte Gesellschaft müsste sich vom Marktdarwinismus und von der blinden Dynamik, die dafür sorgt, dass sich alles Denken auf den nächsten praktischen Vorschlag ausrichtet, lösen. Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt, anstatt unter ihrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen, meinte Adorno. Theodor W. Adorno formulierte das radikale Motiv, den Kapitalismus zu beseitigen, als er das Subjekt ins Verhältnis zur organischen Zusammensetzung des Kapitals setzte. Entscheidend sei die organische Zusammensetzung des Kapitals. Darunter verstand die Akkumulationstheorie das Wachstum in der Masse der Produktionsmittel verglichen mit der Masse der sie belebenden Arbeitskraft. Wenn die Subjekte immer rigider als bloße Teilmomente vom Gesamtbetrieb vereinnahmt werden, setze die Veränderung in der technischen Zusammensetzung des Kapitals sich in den Menschen fort. Es wächst die organische Zusammensetzung im Menschen an. Das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Dieser Befund lässt sich populärer ausdrücken. Gleichviel, ohne den Wunsch, diese Verkettung aufzuheben, gibt es keinen Kampf um ein besseres System. Ja, schlechte Aussichten. Der Kapitalismus wird wohl doch noch längere Zeit unser Begleiter bleiben. Da hilft alle Krisentheorie und Beschwörerei nichts, wenn die Menschen ihn behalten wollen. Sachzwang FM heute Abend zum Thema Auferstanden aus Ruinen. Womit natürlich die kapitalistische Gesellschaft gemeint ist. Wir haben in der ersten Stunde einen Vortrag gehört von Wolfgang Port zum Thema Kapitalismus Forever und er meint resümierend: Ja, ich darf mich auch kurz bedanken. Ich habe eigentlich gedacht, Sie würden jetzt versuchen, mich zu schlachten, aber das haben Sie gar nicht gemacht. Und in der zweiten Stunde haben wir einen Beitrag von Rainer Trampert gehört. Freilich nicht selbst gelesen. Das neue Akkumulationsmodell. Krise und Aufschwung, geopolitische Neuordnung und industrielle Revolution. Am Mikrofon war heute Abend Dr. Indoktrinator, der verabschiedet sich hiermit, bis es wieder heißt Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Tschüss, sagt der ideologische Staubsauger Sachzwang FM.